Kundgabe 1603. Empfangen durch Bertha Dudde am 8.9.1940. Verstand, Vernunft und freier Wille. Vorgefasste Meinungen. Verantwortlichkeit. Es ist eine gewisse geistige Trägheit, die den Menschen veranlasst, sich Lehren anzueignen, die ihm menschlicherseits vermittelt werden. Sofern eigenes Denken einsetzt, wird er auf Widersprüche stoßen und die Fadenscheinigkeit dessen erkennen, was ihm geboten wurde. Und daher ist jeder Mensch für sein Denken und Handeln verantwortlich. Es ist ihm vom Schöpfer die Gabe zugeteilt worden, seinen Verstand gebrauchen zu können. Und so ist es seine Aufgabe, nachzudenken über das ihm Dargebotene, es zu prüfen und dann erst Stellung dazu zu nehmen. Ein gedankenloses Annehmen, nur weil es von ihm zusagender Seite für recht befunden wird, ist verwerflich. Sein eigenes Urteilsvermögen soll in Anspruch genommen werden und der Mensch voller Überzeugung annehmen oder abweisen können. Dann erst nützet er den Verstand, den Gott ihm gegeben hat. Es ist ein unglaublich irriger Gedanke, eine Ansicht aufrechterhalten zu wollen, die rein verstandesmäßig erworben wurde. Es muss alles für und wider erwogen werden, es muss der Mensch versuchen, auch das einer Prüfung zu unterziehen, was der eigenen Anschauung entgegengeht. Er muss sich ohne Widerstand geistig lenken lassen, das heißt, er darf seinen Gedanken nicht wehren, so sie sich der gegnerischen Meinung anschließen. Er muss stets und ständig die Wahrheit begehren und eigene Gedanken oder vorgefasste Meinungen möglichst auszuschalten versuchen. Dann wird ihm plötzlich ganz einleuchtend die Wahrheit von oben zugehen und er wird sie auch als Wahrheit erkennen. Die einzige Bedingung ist, sich Gott selbst zu überlassen und zu wollen, was Gott will. Seine eigene Meinung hingeben und sich nun belehren zu lassen von Gott. Und es wird der Mensch wahrlich recht unterwiesen werden. Er wird plötzlich nicht anders können, als das für recht und gut zu halten, was ihm nun der Geist aus Gott vermittelt. Denn Gott lässt in jenen den Geist sprechen, die ihn anrufen um der Wahrheit willen. Gott mahnet und warnet jeden Menschen in verschiedenster Weise. Er tritt an jeden Menschen heran, oft unerkannt, aber immer ihm beistehen wollend. Er klopft an bei einem jeden und möchte sich Gehör verschaffen. Er möchte die Gedanken derer recht weisen, die guten Willens sind. Und er möchte diesen Willen der Wahrheit zulenken, um ihre Herzen erfüllen zu können mit seiner Liebe. Denn Liebe und Wahrheit sind eins, wie Lieblosigkeit und die Lüge eins sind. Das Handeln derer, die unwahr sind, ist lieblos. Doch die nur die Wahrheit begehren, werden auch in der Liebe stehen. In seiner unendlichen Liebe gab Gott den Menschen Verstand, Vernunft und freien Willen. Und es soll der Mensch nun diese Gabe nützen. Er soll seinen Verstand gebrauchen, um ernstlich nachzudenken über die Handlungsweise der Menschheit. Er soll, wenn er erkannt hat, sein Handeln und Denken in Einklang zu bringen versuchen mit seiner Überzeugung. Und er soll den freien Willen gebrauchen und sich trennen von allem Falschen und sich verbinden mit der Wahrheit. Amen.